leidenschaftlich ergeben. Greifbar nur der Körper und nicht der Geist. Viel zu einfach, die erste Wirklichkeit. Raum und Zeit, begrenzt und ausgerechnet. Die Konvention im Geist, stets geknechtet. Dogma, Religion, es bleibt ihr Gesetz. Wer mehr wissen will, der wird verhetzt. Es ist und bleibt der wahre Materialist, der des Tyrannen liebstes Kind ist. Es soll nur existieren, was man sieht, denn ohne Wissen der Mensch erkniet. Es ist und bleibt der wahre Materialist, der des Tyrannen liebstes Kind ist. Es soll nur existieren, was man sieht, denn ohne Wissen der Mensch erkniet. Das Bild der Wirklichkeit, begrenzter Horizont. Vergessen das Wissen bis zur letzten Front. Er möchte seine Scheuklappen aufbehalten. Sein einfaches Leben ohne Sinn gestalten. Das kaputte Sein, keine Theorie. Sklaventum und Trugphilosophie. Verwehrt bleibe Mensch diese Überwelt. Kauf uns weiter ein, was dir gefällt. Es ist und bleibt der wahre Materialist, der des Tyrannen liebstes Kind ist. Es soll nur existieren, was man sieht, denn ohne Wissen der Mensch erkniet. Es ist und bleibt der wahre Materialist, der des Tyrannen liebstes Kind ist. Es soll nur existieren, was man sieht, denn ohne Wissen der Mensch erkniet. Der wahre Materialist.